Dialog 3. Die Garderobe ist dort neben der Tür. Darf ich Ihnen die Schirme abnehmen? Ja, gern. So ein Wetter.